Die Bürger von Calais sind entschlossen, ihr Ziel zu erreichen, nämlich vom Innenminister Bernard Cazeneuve einen festen Termin für die endgültige Räumung jenes Flüchtlingslagers genannt zu bekommen, das in ganz Frankreich als Dschungel von Calais bekannt geworden ist. Dass das Lager abgerissen werden soll, hatte der Innenminister letzten Freitag schon zugesagt, nur eben ein Datum hatte er nicht genannt und auf unkonkrete Zusagen der Regierung mögen die Bürger von Calais nicht mehr vertrauen. Lkw-Fahrer, Landwirte, Hafenmitarbeiter, Kaufleute, sehr viele Einwohner der Stadt blockierten jene Abschnitte der Autobahn A16, die zum Eurotunnel führen, sowie die Hafenumgehungsstraße. Eine Menschenkette, angeführt von Bürgermeisterin Natacha Bouchard, endete ebenfalls beim Hafen mit seinen weiträumigen Anlagen. Im Sender ITL erklärte sie, warum. Er ist ein Symbol, denn hier finden jede Nacht die Angriffe der Migranten auf die Lkw-Fahrer statt. Hier werden unsere wirtschaftlichen Grundlagen zerstört. Hier existiert mittlerweile ein rechtsfreier Raum, weil die wegen Gewalttaten festgenommenen Flüchtlinge nicht verurteilt, nicht eingesperrt, nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden. Hier ist es, wo die Anwohner hinnehmen müssen, dass jeden Tag 200, 300 Flüchtlinge vorbeikommen und vieles kaputt machen. Aus den Gärten werden die Bäume rausgerissen, um als Waffen benutzt, um auf die Straßen geworfen zu werden, damit Staus entstehen. Immer wieder gelingt es dadurch ja auch einzelnen Flüchtlingen, auf die LKWs zu springen. Ja, hier ist es, wo wir wollen, dass die öffentliche Ordnung wiederhergestellt wird, indem das Flüchtlingslager, die Zone Nord, geräumt wird. Überfälle auf Lastwagen gäbe es jede Nacht, berichten Fahrer. Alle Migranten hätten nur ein Ziel, Großbritannien. Inzwischen würden sie auch am Tag versuchen, Zäune durchzuschneiden, um auf die Autobahnen, auf das Eurotunnelgelände oder in den Fährhafen zu gelangen. Allgemein hätten die Gewalttätigkeiten zugenommen. Von einer explosiven Situation spricht Polizeigewerkschafter Frédéric Ballon im Sender RTL. Es ist ein Pulverfass, das jeden Moment hochgehen kann. Das wird langsam eine Situation, die die Ordnungskräfte nicht mehr beherrschen können. In französischen Medien werden viele zitiert, die sagen, man sei nicht gezielt gegen die Migranten, man verstehe ihre Situation. Man habe einfach die Nase voll von den Zuständen in Calais. Händler und Restaurantbesitzer klagen über zurückgehende Umsätze. Von den Engländern, die letztes Jahr kamen, sind jetzt mehr als die Hälfte weggeblieben. Eine Katastrophe. Steuersenkungen werden gefordert. Vor allem aber soll der Staat endlich eingreifen und das Lager räumen. Der Innenminister verweist darauf, dass man es hier mit einem internationalen Problem zu tun habe, für dessen Lösung es eine globale Strategie brauche. Außerdem sei Frankreich vertraglich verpflichtet, die britische Grenze bereits in Calais zu kontrollieren. Doch die Bürger von Calais sind entschlossen, ihr Ziel zu erreichen. Man werde die Blockaden aufrechterhalten, bis eine Lösung gefunden wurde. Die Lkw-Fahrer, hieß es, könnten in ihren Lastwagen sehr gut übernachten.